Mit der Verleihung des Goldenen Löwen sind sie gerade zu Ende gegangen, die 72. Filmfestspiele von Venedig. Es war ein politisches Festival, ein bewegtes, bei dem Altmeister auf den Regienachwuchs trafen. Und am Ende gab es eine große Überraschung. Presidente Cuarón, ci dica chi è il vincitore. Desde allá, Lorenzo Vigas. Der mexikanische Jurypräsident Alfonso Cuarón verlieh den Hauptpreis an Lorenzo Vigas aus Venezuela für sein Spielfilmdebüt Desde Allá. Im Deutschen hieße der Titel Von da. Und damit guten Abend nach Venedig. Im Studio der RAI sitzen Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Beide haben während des Festivals immer wieder für uns berichtet. Hatten Sie diesen Film als größten Favoriten auf dem Schirm? Nein, wir waren erstmal baff. Also wir haben uns die Preisverleihung hier draußen angeschaut mit Hunderten von Menschen von der Leinwand, so mit Picknickstimmung. Und es war tatsächlich so, als dann der Titel genannt wurde, war draußen erstmal Schweigen. Und dann gab es aber Applaus. Und ich finde es auch wirklich schön, dass hier einfach ein Regienachwuchs gefördert wurde mit diesem Preis. Ja, mehr noch sogar. Es war auch eine sehr intime, stille Geschichte, die natürlich bei einigen lauten Bildern sich gar nicht so durchsetzen musste. Es ist schön, dass die Jury diesen Film dann gesehen hat. Vielleicht, um es kurz zusammenzufassen, es geht um zwei Männer. Das eine, das ist Armando, 50 Jahre alt, der sich in einen 17-jährigen Jungen verliebt. Die beiden kommen sich näher, aber nicht so richtig nah ran. Man merkt, diese Liebe, das ist eine Art verbotene Liebe. Und wie in einer Kurzgeschichte passiert am Ende eine kleine Wendung, die die beiden Männer wieder auseinanderreißt. Es ist eine sehr stille und eine sehr intime Geschichte. Ja, aber es ist auch eine Liebesgeschichte, die natürlich als kommerzielle Geschichte anfängt. Er kauft sich den Jungen. Und was ich so bemerkenswert finde an dem Film, sind einmal die sehr dokumentarischen Bilder. Man ist mittendrin in Venezuela und auch in einer Zweiklassengesellschaft, weil der Junge ist einfach so ein wildes Straßenkind. Man spürt einfach, dass er mit Gewalt groß geworden ist und dass er in diesem Mann, der ja viel älter ist, vielleicht auch so eine Vaterfigur sieht. Und dann gibt es dann trotzdem dieses erotische Verhältnis. Und es ist auch ein Reinkommen in eine andere Klasse, der Versuch, anders zu leben. Und das ist alles so in so einer schönen Beiläufigkeit, aber auch in einer unglaublichen Härte und Präzision erzählt. Den Goldenen Löwen gab es für ein Regiedebüt. Wurden denn noch mehr Nachwuchsfilme mit besonderen Preisen bedacht? Ja, der Spezialpreis der Jury ging an den türkischen Regisseur Emin Alper für seinen Film Abluka. Das ist ja eine sehr düstere, dystopische Vision vom heutigen Istanbul, aber so dystopisch dann doch nicht. Ich gebe zu, ich habe gestern Abend zum ersten Mal seit 10 Tagen Nachrichten geguckt aus Deutschland und da habe ich auch die Nachrichten aus Cizre gehört, dieser Stadt im Süden der Türkei, die eine Ausgangssperre verhängt bekommen hat. Und diese Bilder aus den Nachrichten, das sind 1:1 diese Bilder aus diesem Film. Dieser junge Regisseur hat es wirklich geschafft, die Stimmung seines Landes wie ein Seismograph zu fangen. Und ich finde es sehr schön, dass genau dieser Regisseur diesen Preis bekommen hat. Ja, das ist wie so eine kafkaeske Allegorie und ich finde das auch interessant von der Jury, weil die Jury hat wirklich das Kino hier ausgezeichnet. Regisseure, die eben versucht haben, durch Allegorien, durch Metaphern von unserer wahren Wirklichkeit zu erzählen. Und da würde ich gerne noch den Puppenfilm reinbringen von Charlie Kaufman. Das war auch ein Regiedebüt von ihm. Wir kennen ihn bisher nur als Drehbuchautor von Being John Malkovich. Und dieser Puppenfilm erzählt eigentlich von einem depressiven Mann und er hat sowas Gebrochenes, weil er eben schon eine Puppe ist, so eine künstliche. Und er geht auf eine Geschäftsreise und das Seltsame ist, alle haben die gleichen Gesichter, alle sprechen mit der gleichen Stimme, aber dann lernt er eine Frau kennen, die spricht anders, die hat eine Frauenstimme und die beiden haben dann Sex, aber dieser Sex hat auch sowas ganz Unverbindliches und das ist so mechanischer Sex und dadurch, dass das so durch Puppen dargestellt wird, gibt es so einen Verfremdungseffekt und diese ganze Sexszene hat dann am Ende auch was wie das eben in Amerika ist, man bedankt sich ganz unverbindlich. In Venedig werden natürlich nicht nur Filme, sondern auch Schauspieler ausgezeichnet. Fabrice Luchino war für die Jury der beste Schauspieler. Für Sie, Patrick Wilinski und Anke Lewicke, eine gute Entscheidung? Das hat mich unheimlich gefreut, weil das so ein ruhiger, kleiner, stiller war. Und zwar spielt der Franzose einen Richter und er leitet so ein Schöffengericht. Das ist ein Strafgericht. Und bei ihm im Gerichtssaal versammelt sich einfach so ein Querschnitt der französischen Gesellschaft. Man bekommt einfach nochmal so einen Einblick, wie da diskutiert wird und wie er das leitet. So, ansonsten ist das ja ein Schauspieler, der immer sehr übertrieben spielt und hier so sehr zurückgenommen. Und er versammelt einfach die unterschiedlichen Stimmen Frankreichs. Kreis in seinem Gerichtssaal. Der Film bekam ja auch noch den Preis für das beste Drehbuch, weil es wirklich ein sehr stiller Film ist, der vom Frankreich von heute erzählt, weil, wie Anke schon erwähnt hat, die Schöffen, die bestehen aus dem Querschnitt der französischen Gesellschaft und der Fabrice ist da phänomenal in dieser Rolle. Der Silber der Löwe ging übrigens an Pablo Trapero für El Clan, ein Film aus Argentinien. Er hat den Preis für die beste Regie bekommen. Gab es aus Ihrer Sicht Filme, die übergangen wurden? Ja, viel geredet wurden ja über die dokumentarischen Arbeiten, die auch mit Fiktion arbeiten, über das Spannungsfeld zwischen dokumentarischen und fiktionalen Bildern. Also Amos Gitai, der sich in seinem Film Rabin, der letzte Tag, eben mit der Ermordung des israelischen Ministerpräsidenten beschäftigt. Und das war ein hochinteressanter, ein hochpolitischer Film. Aber dennoch hat die Jury sich einfach konsequent einfach für Filme entschieden, die wirklich versuchen, einfach in der Fiktion, in der Überhöhung mit der ganzen Kraft des Kinos von unserer Wirklichkeit zu erzählen. Also das haben sie ganz konsequent durchgezogen. Man könnte vielleicht auch eine literarische Metapher aufgreifen. Der Gitai-Film ist ja auch so eine Art großer Roman. Er leuchtet die ganze Wirklichkeit nochmal aus, jedes Detail. Und die Gewinnerfilme, das sind eher Short Stories. Die funktionieren wie ein Blitz auf die Existenz. Und dann sehen wir das ganze Leid dieser Männer, es waren vor allem Männer, und verstehen sie etwas mehr in einer sehr kurzen Dauer. Und das war, fand ich dann doch sehr überzeugend. Und ich finde es ein sehr kluges Urteil dieser Jury. Von der Jury aufgerufen zu werden, Preise entgegenzunehmen und dann einem großen Publikum auch entgegenzutreten, sind besondere Momente. Gab es etwas, was Sie besonders bewegt hat heute an diesem Abend? Ich muss gestehen, einmal kamen mir die Tränen ein bisschen in die Augen. Und zwar gab es ja auch den Kindersoldatenfilm Beasts of No Nation. Und dann kam der kleine Junge, der diese Rolle gespielt hat, Abraham Atta, im kleinen Smoking mit Flieger auf die Bühne. Und er hat wirklich eine ganz herzige Dankesrede gehalten. Anke Lewicke und Patrick Wilinski haben jetzt frei nach 10 Tagen am Lido, wo die 72. Filmfestspiele zu Ende gegangen sind. Vielen Dank Ihnen für den Abschlussbericht und hier noch einmal der Titel des Hauptpreises, den Lorenzo Vigas aus Venezuela mitnimmt, Desde Allá, von da.